Grenzenlos hören. Bayern 2. Bis 17 Uhr mit Thomas Kretschmer am Mikrofon. Herzlich willkommen. Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzten. Das ist der Titel der Tagebücher von Viktor Klemperer aus der Zeit des NS-Terrors. Ich will Zeugnis ablegen bis zum Letzten. Nach diesem Glaubenssatz lebten auch zwei unerschrockene und unerreichte Menschen, die dieses Jahr gestorben sind. Georg Stefan Troller und Margot Friedländer. Beide wurden von den Nationalsozialisten verfolgt, beide haben den Terror und die Diktatur überlebt. Margot Friedländer kehrte Deutschland für Jahrzehnte den Rücken und lebte in New York, um dann doch noch zurückzukehren nach Berlin in die Stadt ihrer Geburt. Viele Jahre lang war sie von da an als Zeitzeugin in Schulen und an anderen Orten in Deutschland zu Gast und erzählte aus ihrem Leben. Am 7. Mai 2025 noch sprach sie im Berliner Rathaus zum 80. Jahrestag der Befreiung vom Nationalsozialismus. Zwei Tage später, am 9. Mai 2025, ist sie gestorben, im Alter von 103 Jahren. Im April 2019 traf BR-Reporter Thomas Muckenthaler Margot Friedländer zu einem ausführlichen Gespräch über ihr Leben. Dieses Gespräch hören Sie in den kommenden 40 Minuten hier auf Bayern 2 in Erinnerung an Margot Friedländer. Thomas Muckenthaler hat das Gespräch eröffnet mit der Frage: Hatten Sie anfangs eine glückliche Kindheit in Berlin? Oh ja, das ist wahrscheinlich ein Teil, dass ich mich hier gut fühle, weil ich hier aufgewachsen bin, eine schöne Kindheit hatte, zu kurze Jugend, aber mit viel Familie, Freunden meiner Eltern, Cousinen, Großeltern. Das war schon sehr normal, möchte ich sagen. Wann werden Sie dann zum ersten Mal mit Antisemitismus konfrontiert? Können Sie das ein bisschen schildern, wie sich die Situation für Sie persönlich zunehmend verändert? Eigentlich überhaupt nicht. Denn 1933, als Hitler an die Macht kam, war ich 12 Jahre alt. Ein 12-jähriges Mädchen ist nicht an Politik interessiert. Meine Eltern haben nicht über Politik gesprochen. Unser Leben hat sich wenig verändert. Wir sind damals ja noch gereist. Mein Vater hatte bis 38, bis zur Kristallnacht, sein Geschäft und das Auto. Wir hatten Scharmützelsee, das Gut. Unser Leben hat sich wenig verändert, außer dass man eben vieles nicht mehr machen konnte. Wir sind noch im Kaffeehäuser gegangen, am Sonntag, am Kurfürstendamm, Café Wien oder so, sind noch rausgefahren, nach Gato oder Schloss Marquardt. Ich kann eigentlich, außer dass ich nicht ins Gymnasium gehen konnte, ich bin in die jüdische Schule gegangen, mein Bruder auch, haben wir wenig Kontakt mit Antisemitismus gehabt. Wann wird er für Sie dann spürbar? Am 9. November, Kristallnacht. Was ich immer sage, ist, wie wir geglaubt haben, dass es sich vielleicht doch noch verändern wird. Am 9. November waren wir sicher, Hitler geht nicht, wir müssen gehen. Wir haben in der Ludwig-Kirch-Straße am Ludwig-Kirch-Platz gewohnt. Ich musste zu meiner Arbeitsstelle in der Nähe vom Neulendorfplatz gehen. Ich bin also aus dem Haus gegangen in Richtung Uhlandstraße. Ich habe gleich, als ich aus dem Haus ging, morgens, gemerkt, dass die Luft schlecht ist, dass weniger Menschen auf der Straße sind. Ich habe nach einer kurzen Zeit noch vor der Ullernstraße bereits Geschäfte gesehen, die zerschlagen waren, und Uniformierte stehen, wie ich in die Ullernstraße eingebogen bin, habe ich viel mehr gesehen. Nicht, dass ich vorher unbedingt wusste, dass es jüdische Geschäfte sind, die dann zu dieser Zeit bereits zerschlagen waren, dass überall Uniformierte Braunshirts gestanden haben, dass sich auch Menschen bereits versammelt haben und aus diesen Geschäften Sachen getragen haben oder was auf den Straßen lag, sich bedient haben. Ich bin dann doch sehr bald umgekehrt. Mein Gesicht war nass. Ich weiß nicht, ob ich geweint habe oder geschwitzt war. Es muss 10, 20, 15 Minuten gewesen sein, dass ich vom Haus entfernt war. Zu der Zeit ist mein Bruder in die Schule gegangen. Als ich aber nach Hause kam, hat meine Mutter mit meinem Bruder an der Tür gestanden, auf mich wohl gewartet. Und sie haben bereits viel mehr gewusst, als ich wusste. Nämlich, dass die Synagogen brennen. Das war dieser komische Geruch, den ich auf der Straße gemerkt habe. Wir wohnten in einer Pension, Pension Mandowski. Die hatten mehrere Etagen. Wie ich weggegangen bin, war es noch sehr ruhig im Haus. Wie ich zurückgekommen bin, waren die Menschen alle auf. Und es war eine unbeschreiblich verzweifelte Stimmung, unverständlich die Gesichtsausdrücke. Sie haben schon, ohne dass wir zu der Zeit noch Radio hatten oder Zeitung, haben sie alles gewusst, was geschehen ist. Auch, dass Menschen verhaftet wurden, nicht nachts. Meine Eltern waren getrennt, geschieden. Wir haben uns Sorgen gemacht über den Vater. Wir haben tagelang nichts von ihm gehört, bis er 3 Tage, 4 Tage später kam, sich gemeldet hat und gesagt hat, er war versteckt. Damals sagte er uns, das Geschäft gehört ihm nicht mehr. Es wurde arisiert. Das war das erste Mal, dass wir dieses Wort hörten, arisiert. Eine Stimmung in den nächsten Tagen, Wochen, die gedrückt war, weil man von Verwandten gehört hat oder Menschen, dass sie nicht mehr da sind. Wir haben gewusst, das ist das Ende. Wir müssen jetzt versuchen, was wir machen können. Mein Vater hat ja dann später noch einen Pass bekommen, um den neuen Inhaber im Ausland, denn er hat ein Auslandsgeschäft gehabt, einzuführen, damit die Devisen weiter reinkommen. Als wir uns vom Vater verabschiedet haben, habe ich gedacht, vielleicht wird er sich was arrangieren. Dänemark, Schweden und so weiter. Wir haben den Vater nicht mehr gesehen, ist aber am nächsten Tag nach Belgien. Wir haben lange nichts gehört, bis wir dann aus Belgien kurze Nachrichten vom Vater hatten. Es ist für mich speziell im Nachhinein, wenn ich älter werde, ein Problem, damit fertig zu werden, dass der Vater, der nie auswandern wollte, weggegangen ist, sich zu retten und uns alle gelassen hat. Auch seine, nicht nur uns Kinder, auch seine Mutter und 2 Geschwister. Das Problem war immer, 2 Geschwister waren handicapped, waren verkrüppelt, beinleidend. Kein Land hätte sie akzeptiert. War das vielleicht der Grund, dass der Vater nicht auswandern wollte? Aber als 39, 40 meine Mutter an den Vater geschrieben hat, der ja noch verpflichtet war, weil wir noch minderwertig waren. Sie hatten noch eine Chance, mit uns nach Shanghai zu gehen. Und er hat zurückgeschrieben, was willst du in Shanghai mit zwei Kindern verhungern? Kannst du auch in Berlin. Und im Nachhinein, er saß zu der Zeit noch in Belgien in Ruhe und hat nicht gedacht, was aus uns werden kann. Und wir hätten es überlebt. Er hat es nicht. Die Deutschen sind in Belgien einmarschiert. Auf jeden Fall haben wir lange nichts gehört, bis eines Tages aus Frankreich, aus Gurs, eine Karte kam. Wir haben nicht gewusst damals, dass Gurs ein Konzentrationslager ist. Er war in 3 Konzentrationslagern. All das habe ich Jahrzehnte später erfahren und von dort nach Auschwitz gekommen, im Juni 1942. Und ist ins Gas gegangen. Das sind alles Sachen, mit denen ich leben muss. Er wollte ja 1935, als ihre Tante und ihr Onkel, die Jetti und Adolf, nach Brasilien gegangen sind, hat er ja strikt abgelehnt, auszuwandern. Ja, er hat gesagt, wie kannst du ein gutes Geschäft aufgeben? Das hält sich nicht. Ja, man darf nicht vergessen, mein Vater hat im Ersten Weltkrieg für Deutschland gekämpft, war sehr hoch ausgezeichnet, auch des Verwundeten und Eiserne Kreuz zweiter Klasse, hatte einen Bruder für Deutschland verloren. Er hat mir gesagt, die meinen uns nicht. Wir waren Deutsche. Er hat sich total deutsch gefühlt und hätte eben bis zum Schluss in Deutschland nicht denken können, dass so etwas passieren könnte. Aber wir alle nicht. Ihre Mutter unternimmt ja mehrere Versuche, die Emigration zu schaffen. Alle Versuche scheitern. Das ist ja wirklich tragisch. USA, ja. Brasilien, Guatemala, Shanghai, immer knapp. Ja, Brasilien, Tante Jetti hat Papiere geschickt. Wir waren gepackt, versiegelt. Meine Mutter ist zum Konsulat gegangen und hat gesagt bekommen, das sind keine Papiere, die richtig ausgestellt. Ihre Schwester ist einem Schwindler in die Hände gefallen. Es gab eben Tage, wo man eine Einreise nach diesem Mittelamerika, Guatemala, Honduras kriegen konnte. Man brauchte aber ein paar Dollar dafür. Meine Mutter hatte sehr reiche Cousins in Holland, mit denen sie telefoniert hat und gebeten hat. Und der Onkel Georg hat gesagt, erst als er die Stimme gehört hat, ach Guschi, wie schön von dir zu hören, so weiter. Und wie sie gesagt hat, ich brauche etwas Hilfe, der gesagt, ich habe alle meine Geschwister hier kommen lassen. Und diese paar Dollar, die sie gebraucht hätte, waren nicht möglich zu bekommen. Wie verändert sich Ihr Leben in Berlin? Sie müssen die Wohnung verlassen, Zwangsarbeit. Es wird ja immer bedrohlicher, immer enger, schnürt sich das zu. Wie haben Sie das in Erinnerung? 38 nach der Kristallnacht war ich in einem kleinen Salon, jüdisch, musste also aufhören als Lehrmädchen in der Schneiderei. 39 bin ich an den Jüdischen Kulturbund gekommen. Das waren noch bis 41, bis ich in die Fabrik gekommen bin, eine Zeit, die irgendwie unbeschreiblich war, die uns etwas gegeben hat. Wir konnten was tun, um den Menschen noch etwas Hoffnung zu geben, kulturelles. Ich war nur Statist im Theater, in der Oper und habe nachher die Kostüme geändert, die wir hatten. Irgendwie waren wir ausgefüllt, hoffnungsvoll, immer noch. Auch viele sind emigriert, immer wieder sind Menschen weggekommen. Bis 1941 im Januar oder Februar 1941 musste ich zur Zwangsarbeit Deuter werden. Irgendwie war es eine Hoffnung, geprägt durch Menschen, die dasselbe erlebt haben wie wir. Wenig zu essen, keine Wohnungen mehr oder sind einquartiert worden. Nicht diese Einquartierung. Wir hatten schon lange keine Wohnung mehr. 1937, nach der Scheidung der Eltern, sind wir in diese Pension Mandowski gezogen. 1939 sind Mandowskis ausgewandert, die Pension hat zugemacht. Dann sind wir zur Großmutter gezogen. Opa war schon tot. 1941, glaube ich, musste die Großmutter auch aus ihrer Wohnung raus. Dann sind wir da eingesiedelt worden. Ja, man hat alles mitgemacht und sich immer wieder gesagt, wir sind noch hier, ich weiß es nicht, ich kann es Ihnen nicht sagen. Es ist merkwürdig, dass wir irgendwelche Hoffnungen hatten. Die Mutter und Sie und der Bruder entschließen sich dann doch zur Flucht. Und dann ist dieser tragische 20. Januar 1943. Und was passiert? Ich bin auf dem Weg nach Hause und da ging ein Mann vor mir, der mir irgendwie komisch vorkam. Und ich habe mir gesagt, wenn der in unser Haus geht, sei vorsichtig. Irgendwie, die Gestapo hat anders ausgesehen. Sie haben andere Mäntel getragen, sie haben Hüte getragen. Ist in unser Haus gegangen, was soll ich tun? Ich muss nach Hause, denn wir wollen doch das besprechen. Also ich bin ins Haus gegangen und die Treppen raufgegangen. Und da habe ich den Mann vor unserer Wohnungstür stehen sehen. Da hatte ich bereits den Stern verdeckt mit der Handtasche und bin an ihm vorbeigegangen, ohne ihn zu beachten oder zu bemerken. Ganz dicht, denn so breit sind die Treppen nicht gewesen. Und bin eine Etage höher gegangen und habe bei Christen geklingelt. Wir haben noch gar nicht lange dort gewohnt, 1,5, 2 Jahre. Ich kannte eigentlich niemanden. Aber die Frau hat mir die Tür geöffnet und mich sofort erkannt und mich reingerufen und hat mir erzählt, dass vor ein paar Stunden es sehr laut im Haus war. An die Tür schlagen, aufmachen, aufmachen. Dann habe ich Poltern auf den Treppen gehört, bin ans Fenster gegangen, habe rausgeguckt und da habe ich gesehen, wie man sie in den Polizeiwagen geschlossen hat. Und meine Mutter, sagte ich, nein, ihre Mutter war nicht dabei. Die ist ungefähr eine Stunde später rausgekommen. Ich habe ihr alles erzählt. Ich habe bei dieser Frau gesessen, eine Stunde, 1,5, 2. Es war ja Nachmittag, es ist dunkel geworden. Es war Januar, 3.30 Uhr, 4 Uhr. Ich habe gesagt, jetzt muss ich gehen. Dann bin ich runtergegangen. Der Mann hat nicht mehr vor der Tür gestanden. Dann konnte ich auch das Siegel erkennen. Die Tür war versiegelt. Und die Frau hatte mir gesagt, die Mutter hätte gesagt, sie geht zu Nachbarn. Ich konnte mir nur vorstellen, ein Ehepaar, 2 Häuser weiter, die wir kannten. Wir kannten wenig Leute sonst, dass sie dort ist. Und ich habe also erwartet, die Mutti dort zu sehen. Und ich komme also an und es war Hochparterre. Leute haben hinter der Gardine gestanden, schon rausgeguckt, bin reingekommen und wo ist die Mutti? Und da sagte die Frau, sie ist gegangen. Sag ich, was heißt gegangen? Ja, sie hat eine Nachricht für dich hinterlassen. Die Frau hat gesagt, eine Nachricht, hat mir nichts Schriftliches und nichts von der Mutter. Was war die Nachricht? Ich gehe mit Ralf, wohin das immer sein mag, versuche dein Leben zu machen. Und diese Worte, versuche dein Leben zu machen, sind für mich etwas gewesen. Wollte sie nicht, dass ich mich stelle. Aber die Schuldgefühle, ist es richtig? Kann ich die Mutter lassen? Und das Adressbuch. Mutti hat mir das gelassen. Die Frau hat mir diese Handtasche gegeben mit dem Adressbuch und der Kette und die Worte von der Mutter. Ihr habt doch was bedeutet. Und trotzdem, es war ja dann, dass ich am nächsten Tag zu dieser Tante gegangen bin, einer christlichen Tante, einer Schweizerin, die mit dem Cousin der Mutter mal verheiratet war, geschieden. Und ihr erzählt habe, was geschehen ist, und sie gesagt hat, du musst der Mutter helfen. Das heißt, wie kann ich ihr helfen? Sie ist bei der Gestapo. Und da sagt sie, indem du mit ihr gehst. Und das war ja genau das, was ich mir einen Tag vorher schon Tag und Nacht gesagt habe. Muss ich es machen? Muss ich gehen oder nicht? Und diese Gefühle sind eben etwas, was doch mein Leben geprägt hat. Schuldgefühl, dass ich überlebt habe, aber andererseits das Gefühl, es überlebt zu haben, dass ich was tun kann für die, die es nicht überlebt haben, sprechen kann für die, ist natürlich auch etwas, was mir sagt, es hat einen Sinn gehabt, dass ich es überlebt habe. Sie sehen den Bruder und die Mutter nicht mehr. Sie wissen, dass die Mutter und der Bruder verhaftet sind. Was machen Sie? Ich kannte ja keine Christen. Wo soll ich an diesem Abend hin? Wo schlafe ich? Die Wohnung kann ich nicht, sie ist versiegelt. Und ich bin zu jüdischen Freunden gegangen. Dieser junge Herr war auch im Kulturbund. Sigi Hirsch. Ich kannte Sigi Hirsch. Und da habe ich also ihnen alles erzählt. Und sie haben auch in der Fabrik gearbeitet. Und beim Abendbrotessen gibt mir Sigi ein zusammengefaltetes Stück Papier. Und er sagte, das ist die Adresse. Da hatte er jemanden in der Fabrik, der mit einer Christin verheiratet war. Und er sagt, das ist die Adresse, merkst du dir, der wird dir helfen, dich verstecken. Und am nächsten Tag bin ich weggegangen und bin zu diesem, das war mein erstes Versteck. Und aus diesen Verstecken werden ja mehr. Sie unternehmen ja viel. Sie lassen sich die Haare färben, sie tragen ein Kreuz, sie lassen sich die Nase operieren. Viel später, aber in dieser Zeit, also sie gehen von Versteck zu Versteck. Ja. Immer die Angst, entdeckt zu werden. Ja und nein. Sie dürfen nicht vergessen, dass wir jung waren, hoffnungsvoll. Diese Helfer waren wunderbare Menschen, die uns keine Angst bereitet haben irgendwie. Ich bin ja dreimal in Wohnungen überrascht worden, also wo Gestapo kam. Irgendwie war man sehr mutig. Es war ja auch ein Entweder-Oder. Entweder machst du es, es gibt ja keinen Ausweg. Oder du stellst dich oder was? Was? Man hat alles Mögliche getan, um anders auch eventuell auszusehen. Es ist das Gefühl gewesen, mach was. Man war auch so jung und so unerfahren. Es hat gar nichts geholfen. Nachher, wie diese jüdischen Greifer kamen und nach Papieren gefragt haben und ich ihnen dieses Papier da, Postausweis gegeben habe, die haben sich den nicht mal angeguckt. Also nach einem Jahr, drei Monaten im Untergrund? Ich war ein Jahr, drei Monate. Ich bin im Januar untergetaucht, im April 1944 geschnappt worden. Als ich mit diesen letzten, wo ich untergetaucht war, in einem Luftschutzkeller, offiziellen Luftschutzkeller am Zoologischen Garten war. Auf dem Weg nach Hause kam Greifer, also jüdische Männer. Ich war unerfahren, bin am Kurfürstendamm, da also Lullandstraße, Joachimsthaler Straße, Kurfürstendamm gegangen. Ich habe in der Fasanstraße die letzte Stelle. Das waren alles diese Gegenden, wo die immer gewesen, was ich erst im Nachhinein erfahren habe. Frau Friedländer, Sie kommen in das Ghetto Theresienstadt. Wie läuft der Transport ab von Berlin nach Theresienstadt? Ja, noch im Lager in Berlin war ein junger Mann, ist auch in diesem Transport. Und ich hatte mich sehr angefreundet mit ihm und wir sind also zusammen nach Theresienstadt gekommen. Und er war eine große Hilfe für mich, also menschlich, dass man jemanden hatte. Wir waren ja nur 26, glaube ich, Leute in diesem Transport. Frau Friedländer, Sie kommen von Berlin in das Ghetto Theresienstadt. Wie stellt sich das Ghetto Theresienstadt dar, als Sie dort ankommen? Erstens überhaupt nicht. Ich habe alles verdrängt und habe nur, die erste Nacht oder nicht, weiß ich nicht. Dann ist ja jemand von der jüdischen Verwaltung gekommen, ein Herr Kohn, den ich aus Berlin kannte. Und Gerhard Kohn sagte zu mir, ich habe eine Stellung für dich zur Arbeit. Das war in einer Schneiderei. Das waren Tschechinnen, die einen kleinen Arbeitsraum hatten und für die SS genäht haben. Er wusste, dass ich also nähen gelernt habe etwas, hat er mich dort untergebracht. Und das war gleich irgendwie, man hat gleich was gemacht. Ne? Ich muss Ihnen sagen, dass mir vieles in Theresienstadt wie ein Traum an mir vorbeigegangen ist. Ich habe von morgens bis abends das gemacht, was wir machen mussten. Ich habe nicht zu viel an mich rankommen lassen, auch in dem, wo wir gewohnt haben, also 14 Frauen oder so im Zimmer. Ich habe keine Freunde gemacht. Viel später dann, weil man ja immer wieder, weil Transporte dann weggegangen sind und man gefürchtet hat, dass man sich wieder verabschieden muss von jemandem. Ich weiß nicht, dieser Brunel ist ja dann auch weggekommen. Er sagte eines Tages zu mir, anderthalb Monate später, er geht auf einen Transport, einen Arbeitstransport. Der ist ja nie zurückgekommen. Was haben wir gewusst? Was haben wir gewusst wirklich? Also Brunel, ein Bekannter von Ihnen. Der in meinem Transport war. Kommt in einen dieser Transporte, also diese Transporte in den Osten. Sie schreiben ja auch davon, besteht immer die Angst, in den Transport zu kommen? Besonders für mich. Ich bin in die Fabrik einmal zu spät gekommen, morgens. Und ich bin gerufen worden. Wir haben den Glimmer gespalten, ja. Und jeden Tag ist die Gestapo gekommen, hat das gewogen, was wir gemacht haben. Hunderte von Frauen. Und als ich zu spät kam, ist mir dieser Passierschein abgenommen worden. Und ich bin dann zu denen gerufen worden. Zur Gestapo? Ja. Und es war sehr schrecklich, nicht? Wie sie gebrüllt haben oder nicht gebrüllt. Und er sagte dann zu mir, wenn du nicht so eine gute Glimmerin wärst, würdest du im nächsten Transport nach dem Osten sein, am Osten. Ja, also ich bin dann zurückgegangen in meine Arbeit. Und wie diese Transporte gingen, hatte man natürlich, wenn sie Wort halten oder wird man in Transport? Denn das war ja schon spät. Mitte September bis Mitte Oktober 1944 sind jeden Tag. Und ich hatte Glück. Ich bin da geblieben. Wusste man, dass Transport in den Osten der Tod bedeutet? Nein, das wussten wir nicht. Das war ja schon von Berlin, dass es immer hieß, es geht in den Osten. Es ist ja nie jemand zurückgekommen. Wir wussten nicht, was der Osten ist. Dann wie die Transporte nach Theresienstadt von dem Osten, Erst dann haben wir erfahren, was der Osten wirklich ist. Es gibt dann auch Transporte aus Auschwitz nach Theresienstadt. Viel später. Viel später. Aber wie haben Sie die erlebt? Wir sind, ich mit vielen anderen, geholt worden. Und wir haben an den Gleisen gestanden und haben den Zug einfahren sehen. Viehwaggons, geschlossene, nicht offene. Und wir hatten keine Ahnung, was das ist. Erst wie die Türen aufgeschoben wurden, die Menschen rausgefallen sind. Da ist ja auch ein Bekannter dabei gewesen, Arnold Kirschberg. Nur in diesem Moment, in dieser Stunde, haben wir erfahren von Auschwitz. Arnold hat mich, Margot, Margot, kennst du mich nicht? Da habe ich mir gedacht, wer ist diese Gestalt? Und ich weiß, er sagt Arnold Kirschberg. Es war ein Sänger vom Kulturbund. Und da haben wir erfahren, was Auschwitz ist. Sie lernen in Theresienstadt Ihren späteren Mann kennen. Nicht in Theresienstadt. Ich kannte ihn ja aus Berlin vom jüdischen Kulturbund. Gehe ich den Gang entlang in der Kaserne, wo ich gewohnt habe, da kommt mir ein Mann entgegen, und zwar Adolf Friedländer, und den ich auch vom Kulturbund kannte. Und man immer gesagt, Herr Friedländer, war dann plötzlich Adolf und Margot. Wir haben uns also wahnsinnig gefreut, jemanden zu treffen, den man in besseren Zeiten noch kannte. Besseren Zeiten, ja. Das ist eben die Zeit Kulturbund, wo wir getan haben, um etwas Kultur uns und den Menschen noch zu geben in den schweren Zeiten. Das hatten wir zusammen erlebt. Konzerte, Theater. Man kannte Schauspieler, man kannte den, man kannte jenen. Man hatte was zu sprechen von früher. Man kannte dieselben Straßen. Es war unbeschreiblich, nicht? Und dann haben wir auch, mein Friedland, dann einen Job bekommen in der Küche. Und dann konnten wir Arnold Kirschberg helfen auch. Er ist dann noch sehr krank geworden, den Typhus bekommen. Aber, naja, und dann kam die Befreiung, sowieso. Wie haben Sie die Befreiung in Theresienstadt erlebt? Unbeschreiblich. 2 Tage vor den Russen kam ja schon das Internationale Rote Kreuz nach Theresienstadt. Zu der Zeit hat die SS Autos, Trucks vollgeladen mit Sachen, die sie gestohlen haben und so, und sind abgezogen, und die Rote Kreuzfahne ist aufgezogen worden. Ich habe in einer Kaserne gewohnt, die direkt an der Hauptstraße lag. Und trotzdem wir ja nie rausgucken durften, habe ich irgendwie an dem Fenster gestanden, habe ein Auto gesehen, das über die Haube die Rote Kreuzfahne hatte. 2 Tage danach kamen die Russen. Und die haben dann das übernommen, dieses Rote Kreuz hat dann den Russen das übergeben, sind aber da geblieben. Und wie die Russen kamen, die haben dann Ärzte und Schwestern und so weiter und Essen gebracht. Erst ungefähr 1 Woche danach haben wir dann Menschen gesehen, die sauber gemacht haben. Die haben dann das Hakenkreuz auf ihrer Jacke gehabt. Das waren Gefangene. Das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, wir sind befreit. Aber der Abend der Befreiung, also wie die Russen da an der Hauptstraße nach Prag gefahren sind, Hunger hatten wir dann gar nicht mehr. Und ich bin dann doch in mein Bett gegangen und konnte auch nicht schlafen. Bin wieder aufgestanden und wieder ans Gitter gegangen. Waren immer noch Menschen da oder wieder. Und erst am nächsten Tag haben wir uns dann mal getraut, ein paar Schritte rauszugehen. Da waren aber Kolonnen und Kolonnen, Tag und Nacht, die Russen. und wie ich die gesehen habe. Man hat nie den Unterschied gewusst, Männer oder Frauen, und Pferde geritten, und die Pferde waren müde und die Russen waren müde. Und es, ich habe gesagt, mein Gott, diese Armee hat diese guten Deutschen geschlagen, wie die aussehen. Und es war so unvorstellbar zerlumpt und so, keiner hatte dieselbe Uniform an. Es war also unvorstellbar, unvorstellbar. Frau Friedländer, gibt es da einen Moment, wo Sie sagen, jetzt sind wir befreit, jetzt ist es aus? Ich habe wirklich gesagt, erst wie die Arbeiter kamen, und jetzt haben wir das Gefühl, wir sind wirklich befreit, nicht? Wir brauchten nicht mehr sauber machen oder Straßen reinigen und arbeiten. Ja, aber wissen Sie, das waren auch gemischte Gefühle, denn das war der Moment, wo wir ja erfahren haben, erst was war, nicht? Und das Gefühl, jetzt wissen wir, was wirklich war, und wir sind hier. Ne? Immer mit gemischten Gefühlen. Nicht unbedingt ganz glücklich. Immer ja und nein. Sie heiraten dann in Theresienstadt Ihren Mann Adolf Friedländer. Wie kommt es dazu? Wie hat man sich eine Heirat in Theresienstadt vorzustellen? Wir haben also diese Befreiung zusammen erlebt. Das alleine schon war enorm. Wir sind also rausgegangen, zusammen die ersten Schritte. Und nachher, wir waren ja lange in Theresienstadt nach der Befreiung. Wir sind am 8. Mai befreit worden. Wir sind erst im Juli aus Theresienstadt weggegangen. Also wir waren den ganzen Mai und Juni in Theresienstadt frei. Wir sind also abends rausgegangen, spazieren gegangen, haben auf einer Bank gesessen, dann im Fluss, haben uns unterhalten, bis eben eines Tages mein Herr Friedländer gesagt hat, ob ich mir vorstellen könnte. Er hat immer gesagt, seine Schwester ist doch nach Amerika gegangen, ob ich mir vorstellen könnte, ein neues Leben mit ihm aufzubauen. In Amerika. Sie müssen sich vorstellen, dass ich genau gewusst habe, wirklich, wo gehe ich hin? Zu Tante Jetti nach Brasilien oder nach Berlin zu Campleas, den letzten Menschen? Ich hatte ja niemanden. Beruf hatte ich mehr oder minder, Schulbildung mehr oder weniger. Was konnte ich? Was mache ich? Und da fragt mich ein Herr, der also 11,5 Jahre älter ist als ich, der schon im Beruf und sowieso studiert, Doktor war, ob ich, da habe ich natürlich ja gesagt. Na, und dann war die Zeit, da war noch Rabbiner in Theresienstadt, und da sagte Herr Friedländer, er möchte, bevor wir das Lager verlassen, noch heiraten, als dass wir zusammen sind. Und da hat dieser Rabbiner uns getraut, im Juni. Ja, da waren noch Freunde da. Wir haben einen Kaffeeklatsch gehabt und wir sind ja aus dem Lager raus. Wir haben Sachen genommen von draußen. Da habe ich mir dann mein Hochzeitskleid genäht. War schon wunderbar. Richtig standesamtlich heiraten Sie dann in Deggendorf. Deggendorf, das war eine Kaserne, Offizierskaserne gewesen. Und das war dann sehr schön, da haben wir ein Zimmer gehabt für uns. Und wir haben dann standesamtlich in Deggendorf geheiratet. Auch noch ein anderes Ehepaar. Es sind furchtbar viele Ehen gemacht worden. Moment, es sind auch viele Kinder geboren worden, ein Jahr und zwei danach. Um Menschen, die wieder was, eine Familie gründen wollten, nicht um Menschen zu haben. Viele Ehen haben ja gehalten. Ich war 52 Jahre verheiratet mit demselben Mann. Sie bauen sich in den USA ein Leben auf, ein neues Leben? Ja. Sie machen diese wichtige Arbeit, Sie schreiben das Buch, Sie machen Lesungen. Sie sind ja auch wieder nach Deutschland, nach Berlin, Ihre Geburtsstadt, zurückgekehrt. Sie haben es nicht bereut? Nicht eine Minute. Ich bin so glücklich, dass ich es gemacht habe. Es war das Beste, was ich tun könnte. Frau Friedländer, denken Sie noch oft dran, die Mutter, den Bruder, den Vater? Täglich, täglich. Ich will dir was sagen. Es ist für uns, die wir es überlebt haben, ein zweischneidiges Schwert. Wir sind anders, wir sind zerbrochen. Die Nächte, die Gedanken sind immer da. Es lässt sich verwischen, ja, aber nicht vergessen. Das war Margot Friedländer im Gespräch mit Thomas Muggenthaler. Das Gespräch ist auch im Netz zu hören auf der Seite die-quellen-sprechen.de. Dort finden Sie auch Porträts von Margot Friedländer und von Georg Stefan Troller. Die Seite versammelt viele jüdische Zeitzeugen, die von ihrem Leben erzählen. Die Quellen sprechen erinnert mit Dokumenten und in Gesprächen an die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945. Die Quellen sprechen, das ist ein Projekt des Bayerischen Rundfunks in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte München, Berlin. Damit verabschiedet sich Thomas Kretschmer am Mikrofon.